Wir bringen die Kriminalserie Maigret und von Georges Simenon. Heute Abend Maigret und die Unbekannte. Eines jungen Mädchens aufgefunden. Place Vendimille. Place Vendimille. Los! Place Vendimille! Jawohl, Herr Inspektor. Bitte zurücktreten. Treten Sie doch zu. Wo ist das Mädchen? Ah, Inspektor Lognon, Sie sind schon da. Ist ja mein Revier. Hat man Sie angerufen, Herr Maigret? Ich war noch am Quai. Ist sie tot? Ja. Wer ist sie? Das wissen wir noch nicht. Sie hat keine Papiere bei sich. Auch keine Handtasche? Nein. Und nur einen Schuh? Den anderen hat man nicht gefunden. Hatte sie keinen Mantel an? Nur das dünne Abendkleid. Jean-Vier. Ja, Chef. Da drüben haben ein paar Bars noch offen. Ruf den Erkennungsdienst an. Sie sollen die Fotografen schicken. Ein Arzt ist schon unterwegs. Und wer sind die Leute, die die Leiche zuerst... Hier, Herr Kommissar. Wir haben auch unseren Namen und unsere Adresse schon angegeben. Dem anderen Kommissar dort. Nur Inspektor. Wie spät war es, als Sie die Leiche entdeckten? Nur wir sind um 2 aus dem Cabaret. Um 5 nach 2. Als du die Garderobe holtest, habe ich auf meine Armbanduhr gesehen. Ach, das ist ja nicht so wichtig. Wir waren jedenfalls 3 oder 4 Minuten später hier. Ja, ja, und wie wir um den Platz herumgingen, wir haben noch furchtbar gelacht. Da sah ich einen hellen Fleck auf dem Gehsteig. Moment bitte, lassen Sie mich durch. Wo ist... Hier, Herr Doktor, Sie müssen sie bitte so liegen lassen, bis die Fotografen kommen. Sie ist bestimmt tot. Ist gut, Herr Maigret. Also weiter. Sie sahen einen hellen Fleck, ging hin. War sie da schon tot? Ja, ich nehme an. Ich bin hier geblieben und meine Frau, die hat inzwischen die Polizei benachrichtigt. Ne? Nun, Herr Doktor, was ist die Todesursache? Ein Schädelbruch. Sie ist mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden. Vorher hat man sie geschlagen. Das Gesicht ist geschwollen. Eigentlich ist sie ganz hübsch. Sehr hübsch. Doktor, können Sie sagen, wann sie ungefähr ermordet worden ist? Nach meiner Meinung zwischen 1 und 2. Aber das kann erst die Autopsie genau feststellen. Der Erkennungsdienst, Herr Kommissar. Jean-Vier, sag Ihnen, Sie sollen von allen Seiten fotografieren und gute Fotos noch für die Morgenzeitung an die Redaktionen schicken, damit sich die Angehörigen melden können. Lognon, kommen Sie doch mal. Entschuldigen Sie meine ewige Erkältung, Herr Maigret. Haben Sie eine Idee? Sie wissen doch, dass ich nie Ideen habe. Ich bin nur ein bescheidener Revierinspektor. Haben Sie das Mädchen mal irgendwo gesehen? Noch nie. Ich kenne fast alle Bars hier. Von der Place Pigalle bis zur Place Blanche und weit darauf. Also kein Animiermädchen. Sie meinen wegen des billigen Abendkleids und dem silbernen Stöckelschuh? Ich glaube nicht. Ich werde sie brauchen, Lognon. Ja? Ach, Sie sagen das, um mir eine Freude zu machen. Wenn sich der Quai des Orfèvres mit dem Fall befasst, geht er mich nichts mehr an. Ich bin es gewohnt. Es wäre gut, wenn man jetzt gleich die Portiers der Nachtlokale verhören würde. Dann werde ich das tun. Nun denkt er wieder, Sie schicken ihn absichtlich weg, der Inspektor Pechvogel. Der Erkennungsdienst ist fertig, Herr Kommissar. Dann schafft die Leiche fort zur Autopsie. Wie alt schätzen Sie sie? Zwischen 19 und 22. Unberührt. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Ich warte mit Janvier in meinem Büro. Wie lange wird es noch dauern? Nicht mehr lange. Wollen Sie auch eine Analyse des Mageninhalts? Ja, Dr. Pohl, das wäre mir lieb. Man weiß ja nie. Wer sie wohl sein mag. Ein Abendkleid zieht man doch nur an, wenn man ins Theater, in bestimmte Nachtlokale oder zu einer Gesellschaft geht. Hast du Streichhölzer, Janvier? Das wird ein komplizierter Fall. Wir müssen das Mädchen ganz genau kennenlernen. Aber wie? Würde es dir was ausmachen, ihre Kleidungsstücke zu holen? Wollen Sie das wirklich? Graust dich? Nein, nein. So, hier sind die Sachen. Ja, gib mir das Kleid. Und schreib auf. Blau. Verblichen. Oft gewaschen. Aha. Kannst du das lesen? Ja. Salon Irène. Rue de Douai 35. Das ist dicht an der Place Vintimille. Bei den Strümpfen ist ein Fuß feucht, einer am Knie kaputt. Schlüpfer. Büstenhalter, Strumpfhalter, Gürtel. Ist das alles, was sie auf dem Leib hatte? Ja. Und der Schuh stammt aus der Rue Notre-Dame de Lorette. Alles dasselbe Viertel. Wenn Dr. Pohl nicht so sicher wäre, wird alles auf ein Animiermädchen passen. Vielleicht wird Lognon etwas entdecken. Das möchte ich bezweifeln. Herr Kommissar, viel habe ich nicht gefunden. Todesursache stimmt. Sie hat versucht, sich an jemanden festzuhalten. Unter ihren Nägeln habe ich dunkle Wollfasern gefunden. Wie vom Mantel eines Mannes. Sie ist also nicht von hinten überfallen worden? Nee, bestimmt nicht. Und warst also kein Straßenräuber? Ich glaube, nein. Dr. Pohl, haben Sie an dem Mageninhalt irgendetwas zu... Ja, durch Blutanalyse. Sie war zumindest drei Viertel betrunken. Gegessen hat sie zuletzt 6 oder 8 Stunden vor ihrem Tode. Und wann ist sie gestorben? Etwa um 2 Uhr morgens. Hatte sie Schmuck an? Nichts Wertvolles. Hier diese Ohrringe mit den kleinen Rubinen und den Ring da mit einem etwas größeren Rubin. Haben Sie die Hände untersucht? Ja, keine Berufsdeformation. Sie scheint etwas Hausarbeit gemacht zu haben. Danke, Dr. Pohl. Gute Nacht, Herr Kommissar. Janvier, ich will dich morgen nicht vor 12 im Büro sehen. Du bist jetzt lang genug auf dem Bein. Und Sie, Chef? Ich gehe jetzt auch mal schlafen. Morgen, Frau Maigret. Oh, du kommst aber spät. Hast du Hunger? Nö. Dann leg dich schnell schlafen. Oder möchtest du noch eine Tasse Kaffee? Oh ja, das wäre schön. Na, dann komm. Ja, ich komme mit in die Küche. Mach dir schnell noch eine. Sag mal, ich möchte gern wissen, bei welcher Gelegenheit ein junges Mädchen ein Abendkleid anzieht. Vielleicht ist das gar nichts so Besonderes. Wieso? Als ich 13 war, da habe ich oft stundenlang genäht und geschnipselt, um mir ein Abendkleid passend zu machen, das Mutter abgelegt hatte. Und einmal, abends, als die Eltern aus waren, bin ich dann in dem Kleid und in den Schuhen meiner Mutter, die mir viel zu groß waren, aber so schöne hohe Absätze hatten, weißt du, bis an die nächste Ecke gegangen. Naja, da warst du erst 13. Ach, und Tante Cecile, die hast du ja nicht mehr gekannt. Tante Cecile, ja, war schon lange her. Glaubst du, die Frauen haben sich inzwischen geändert? Ja, willst du denn nicht schlafen gehen? Bitte, mach mir ein richtiges Frühstück. Ich muss noch telefonieren. Zweites Polizeirevier, Inspektor Lognon. Hier, Maigret. Haben Sie in dem Bars Wasser rausbekommen? Nichts. Dann können Sie, glaube ich, jetzt schlafen gehen. Ich möchte noch nicht. Wirklich nicht? Na gut, wenn Sie nicht schlafen wollen, dann hole ich Sie in einer Stunde, also um 7, von Ihrem Revier ab. Haben Sie schon die Morgenzeitungen gelesen, Lognon? Ich habe noch nicht Zeit dazu gehabt. Hier, ich habe gerade eine gekauft. Man sieht nur den Kopf mit dem geschwollenen Auge und dem Mund. Aber sie ist zu erkennen. Ja, dann kommen Sie mit. Wir gehen zur Rue de Douai, Salon Irene. Dort wartet Lucas schon mit den Kleidern der Toten. Morgen, Chef. Moin. Morgen, Lognon. Morgen. Der Laden ist noch zu. Die Klinke ist abgezogen. Also dann wecken wir mal Frau Irene. Ich kenne die Inhaberin. Das ist ein Laden, der spät schließt. Drum schläft sie jetzt noch. Was ist denn? Was ist denn? Klopft mir nicht die Scheiben ein. Was wollen Sie denn schon wieder von mir, Lognon? Nicht ich. Der Kommissar möchte Sie sprechen. Ach, der berühmte Herr Maigret selber. Na, treten Sie näher, meine Herren. Ich habe zwar nur eine Damenschneiderei, aber bitte. Bloß, Kinder, lass mich mal einen Kaffee weiter trinken, wenn ihr schon so früh kommt. Lucas, pack die Sachen aus. Ja. Kennen Sie dieses Kleid? Natürlich. Das habe ich gestern Abend ausgeliehen. Wann? So kurz nach 9. Ich schließe ja nie vor 10 Uhr. Fast jeden Abend kommen Kundinnen, die in letzter Minute etwas brauchen. Die Kundschaft besteht hauptsächlich aus Animierdamen. Na und? Manche stehen erst abends auf und es fehlt ihnen immer etwas zum Anziehen. Strümpfe, ein Gürtel, ein Büstenhalter. Oder sie merken, dass ihr Kleid in der vorhergehenden Nacht einen Riss bekommen hat. Um auf gestern Abend zurückzukommen. Sie kam so um... Kannten Sie das Mädchen? Ich hatte sie erst ein einziges Mal gesehen. Wann? Vor vielleicht einem Monat. Da hat sie sich das Kleid schon einmal geliehen. Hat er Sie einen Namen und Anschrift gegeben? Ich glaube, ich muss beim ersten Mal beides notiert haben. Deshalb habe ich es gestern nicht mehr verlangt. Wie ich aber, als sie fort war, noch gesucht habe, fand ich den Zettel nicht. Also vor einem Monat hat sie das blaue Kleid schon mal geliehen. Und dann? Ja, und dann am nächsten Morgen, so gegen Mittag, zurückgebracht. Hat sie die Leihgebühr bezahlt? Ja. Und bis gestern Abend haben Sie sie nicht wiedergesehen? Ich habe es Ihnen doch schon gesagt. Es war kurz nach 9, als er hereinkam und mich fragte, ob ich das Kleid noch hätte. Ich habe gesagt, ja. Darauf Sie, ja, diesmal könne sie mir nicht die Hinterlegungsgebühr bezahlen, aber wenn ich nichts dagegen hätte, werde sie mir das Kleid da lassen, das sie anhabe. Hat sie sich hier umgezogen? Ja. Ich habe außerdem noch Schuhe, Strümpfe und eine silberne Handtasche gegeben. Was ist denn mit ihr? Hier. Sehen Sie sich mal das Foto an. Ist sie das? Ja, und sie ist tot. Wundert Sie das nicht? Mich wundert schon lange nichts mehr. Ist das Kleid hin? Es ist durch den Regen feucht geworden, aber nicht zerrissen. Das ist immer das Gleiche. Sie möchten wahrscheinlich, dass ich Ihnen Ihre Kleidungsstücke gebe. Na hier, alles billiges Zeug. Schuhe und Unterwäsche, die sind auch nicht viel wert. Lüker, mach Bestandsaufnahme von den Sachen und wickel alles ein. In Ordnung. Frau Irene. Eigentlich Kumar, Elisabeth. Aber fürs Geschäft klingt Irene besser. Sie sagten doch, Sie hätten ja auch noch eine Handtasche geliehen. Ja, ich habe eine hübsche silberne Abendtasche herausgesucht, die man so an einem Kettchen ums Handgelenk trägt. Wie spät war es, als sie fortging? So 9:30 Uhr. Hatte sie es eilig? Es sah so aus. Und Ihren Namen und Adresse haben Sie sich nicht nochmal geben lassen? Nein, weil ich mir einbildete, ich hätte den Zettel noch und, wissen Sie, es nützt nichts, sich die Adressen zu merken. Diese Mädchen wohnen meist möbliert und wechseln die Zimmer häufiger als ihre Unterwäsche. Aber ich will gern noch suchen, wenn Ihnen so viel daran liegt. Ja, ich bitte darum. Gesundheit. Arbeitet er mit Ihnen zusammen? Ha, da wird Ihnen allerlei über mich erzählen können. Aber er muss Ihnen auch sagen, dass ich seit Jahren nichts mehr mit der Polizei zu tun gehabt habe. Ja, ist ja schon gut. Das blaue Kleid bekommen Sie später wieder. Vorerst brauchen wir es noch. Wie Sie wollen. Ich danke Ihnen. Ich wüsste nicht, wofür. Guten Morgen, die Herren. Sie hat im Gefängnis gesessen, 3 oder 4 Mal. Wegen Hehlerei? Ja, das letzte Mal vor 4 Jahren. Na, Lognon, jetzt schlafen Sie sich mal richtig aus. Und tun Sie was gegen Ihre Erkältung. Wahrscheinlich werde ich Sie in der kommenden Nacht noch anrufen. Im Büro? Nein, in Ihrer Wohnung. Es wäre mir lieb, wenn Sie zu Hause blieben. Adieu. Adieu. Lucas, steig ein. Zum Quai des Orfèvres. Dort wissen Sie jetzt schon, wer das Mädchen ist. Keine Telefonanrufe, Jean-Vier? Keine wegen des Mädchens. Aber das Bild war doch in sämtlichen Morgenzeitungen. Ja, trotzdem nichts. Und man erkennt sie ja nach dem Bild. Frau Irene hat sie sofort erkannt. Hat sie keine Angehörigen in Paris? Abwarten. Ich wusste, das wird ein komplizierter Fall. Chef, ich hätte einen Vorschlag. Ja? Sie lachen mich bestimmt wieder aus, weil... Aha, hängt wieder mit Fotografieren zusammen. Ja. Wir suchen uns ein Mannequin aus, das die Figur der Toten hat. Lassen Sie das Abendkleid anziehen und fotografieren Sie. Auf dieses Foto kleben wir in einer Montage den Kopf des toten Mädchens, aber so retuschiert, dass sie wie eine Lebende aussieht. Dann haben wir Bilder von ihr, wie sie wirklich war. Was meinen Sie? Ich meine noch gar nichts, Lücke, aber ich lache dich auch nicht aus. Mach das. Inzwischen, Jean-Vier, nimm dir das Foto von dem Mädchen, das heute Morgen in der Zeitung war, und geh damit zur Fremdenpolizei. Sie sollen das Foto auch in den kleinen Hotels zeigen. Irgendwo muss sie doch gewohnt haben. Irgendwer muss sie doch kennen. Ob sie außerhalb von Paris gewohnt hat? Und nur die beiden Male hereingekommen ist, als sie das Abendkleid holte? Ach, das ist unwahrscheinlich. Denn außer ihrem selbstgemachten Kleid stammen ihre Sachen doch alle aus dem Warenhaus in der Rue Lafayette. Trotzdem, wenn deine Fotos was geworden sind, Lucas... Heute Nachmittag, Chef. Dann schick sie nicht nur an die Zeitung und an die Reviere, sondern auch an alle Dienststellen der Polizei in der Provinz. Noch was? Ja, ich habe noch den endgültigen Bericht von Dr. Pohl. Ja, gib her. Tja, er bleibt dabei, sie hat sich festgeklammert, ist geohrfeigt worden, dann in die Knie gegangen und dann erst... Vielleicht wollte man sie gar nicht umbringen. Was wollte man dann? Ihre Handtasche. Die wir ja auch nicht haben. Richtig, eine silberne Abendtasche, die man an einem Kettchen ums Handgelenk trägt. Hm, vielleicht sah das nach reich aus. Ach, kaum. Hallo, Maigret. Ja? Herr Maigret? Ist dort Kommissar Maigret? Ja, am Apparat. Kommissar Maigret? Ja, wer ist denn dort? Ich weiß was. Was denn? Von dem jungen Mädchen, das ermordet worden ist. Das Mädchen von der Place Vingt-et-Mille? Hast du sie gekannt? Ich weiß, wo sie wohnte. Wo denn? Rue de Clichy 123. Und wer bist du? Wenn Sie etwas wissen wollen, gehen Sie zur alten Frau Cremieux im 2. Stock. Hallo? Hallo? Jean-Vier, komm mit. Sie haben was? Die Wohnung, Rue de Clichy 123. Kriminalpolizei. Was wollen Sie? Wohnt hier eine Frau Grémieux? Ja, im zweiten Stock links. Wohnt sie allein? Wie man's nimmt. Was heißt das? Gelegentlich vermietet sie ein Zimmer an ein junges Mädchen. Nur für einige Zeit. Bei ihrem Charakter hält's keine lang aus. Sie würde ja lieber eine Dauermieterin haben, als zusätzliche Einnahme zu ihrer Rente. Und damit das Finanzamt von der Einnahme nichts erfährt, meldet sie die Untermieterin nicht an. Und deswegen haben Sie die Polizei nicht benachrichtigt. Ich habe getan, was ich kann. Will denn das kleine Bübchen nicht bald Ruhe geben? Ja, schon gut. Jetzt verstehe ich. Frau Grémieux hat mir immer ein bisschen Geld gegeben, dass ich nichts von der Untermieterin sage. Aber jetzt, Sie werden sich doch erkenntlich zeigen, Herr Kommissar. Und die letzte war... Ja, die, wo das Bild heute in der Zeitung ist, die ermordet wurde. Wie war sie? Das Mädchen? Das ist schwer zu sagen. Wenn sie in meiner Loge vorbeikam, nickte sie bloß. Gesprochen hat sie nie mit mir. Wohnte sie schon lange hier? Wenn ich mich recht erinnere, ist sie vor einem Vierteljahr eingezogen. Nur mit so einem kleinen Koffer. Wie hieß sie? Frau Grémieux nannte sie Louise. Post hat sie nie bekommen, solange sie hier wohnte. Deshalb kann ich den Familiennamen nicht wissen. Und ich habe ja auch immer so getan, als wüsste ich nichts von dem Vermieten. Das Mädchen war eine Nichte von Frau Grémieux, wenn mich jemand fragte. Wissen Sie, wo Louise arbeitete? Nein. Kam sie zum Mittagessen nach Hause? Frau Grémieux erlaubte ihr nicht, in der Wohnung zu kochen. Wann ging sie morgens weg? So gegen 9 oder 9:30. Und wann kam sie zurück? Abends, manchmal um 7, manchmal aber auch erst um 10 oder 11. Besuchten Sie Freunde oder Freundinnen? Nein, das hat sie nie jemand besucht. Haben Sie Louise nie im Abendkleid gesehen? Im Abendkleid? Ja. Nein. Wissen Sie, das war ein Mädchen, wie es sie zu Haufen gibt. Und ich habe kaum auf sie geachtet. Außerdem wusste ich von vornherein, dass das nicht lange dauern würde. Warum? Ich habe es Ihnen doch schon gesagt. Die Alte will zwar ein Zimmer vermieten, aber sie will nicht gestört werden dadurch. Noch eine Frage. Ja. Sie haben das Foto gleich erkannt heute Morgen? Ich war nicht ganz sicher. Ist Frau Grémieux zu Ihnen gekommen? Ja. Sie hat mir gesagt, die Leute von der Polizei würden so gut bezahlt, dass ihnen nicht andere die Arbeit abnehmen sollten. Jean-Vier, hast du deine Notizen gemacht? Ja, Chef. Dann gehen wir jetzt hinauf zu Frau Grémieux. Wer ist da? Frau Grémieux? Was wünschen Sie? Polizei. Einen Augenblick. Komisch, Jean-Vier. Wir suchen noch immer das Opfer. Noch gar nicht den Täter. Kommen Sie rein. Ich bin aber noch nicht mit dem Aufräumen fertig. Haben Sie einen Ausweis? Bitte. Sie sind Kommissar Maigret. Und dieser Herr? Inspektor Jean-Vier. Setzen Sie sich. Danke. Was wünschen Sie? Es betrifft Ihre Mieterin. Ich habe keine Mieterin. Gelegentlich wohnt eine nicht. Ja, wir wissen Bescheid, Frau Grémieux. Worüber wissen Sie Bescheid? Über alles. Wir kommen nicht vom Finanzamt und es geht uns nichts an, welche Einnahmen Sie angeben und welche nicht. Sie kennen das Foto und Sie kennen auch das Mädchen. Sie hat ein paar Tage bei mir gewohnt. Ein paar Tage? Sagen wir ein paar Wochen. Na, sagen wir lieber 3 Monate, nicht? Sollte das so lange? Ja, in meinem Alter, wissen Sie, vergeht die Zeit so schnell. Wie heißt das Mädchen? Louise Lambouin. Louise Lambouin. Ist sie auf eine Annonce von Ihnen gekommen? Hat Ihnen die Concierge was gesagt? Ist Louise Lambouin auf eine Annonce von Ihnen gekommen? Sie hat mich angerufen, nach dem Preis gefragt. Ich habe ihn ihr genannt und sie meinte darauf, ob ich nicht etwas heruntergehen könne. Ja, und Sie sind ihr mit dem Preis entgegengekommen, nicht? Weil ich mich immer breitschlagen lasse. Und sie war so, so besonders nett. Wissen Sie, wo sie arbeitete? Wohl in einem Büro, aber ich weiß nicht in welchem. Ich habe sie oft aufgefordert, eine Tasse Kaffee mit mir zu trinken. Ein einziges Mal hat sie angenommen, aber sie hat keine 5 Sätze gesagt. Worüber haben Sie gesprochen? Ich habe alles Mögliche angefangen. Man will ja schließlich wissen, wer bei einem wohnt. Ich habe aber nur herausbekommen, dass sie den Süden kannte. Ja, ich habe mit ihr über Nizza gesprochen, wo mein Mann und ich alljährlich 14 Tage verbrachten. War sie abends allein in ihrem Zimmer? Oft. Sie ging 2 oder 3 Mal die Woche aus. So. Zog sie sich dafür besonders an? Und wie soll man sich besonders anziehen, wenn man nur ein Kleid und einen Mantel besitzt? Im letzten Monat ist es ja dann auch passiert, was ich schon hatte kommen sehen. Was hatten Sie kommen sehen? sodass sie eines Tages ihre Miete nicht würde bezahlen können. Sie hat mir noch 100 Franken angezahlt und mir den Rest für Ende der Woche versprochen. Haben Sie ihr gekündigt? Ja, vor 2 Tagen. Ich habe ihr gesagt, ich erwarte eine Verwandte zu Besuch. Würden Sie uns Ihr Zimmer zeigen? Bitte. Hier nebenan. Ist das alles noch so, wie sie es verlassen hat? Natürlich. Ich habe nichts weggenommen. Komm. Haarbürste, Puderdose. Was ist denn das? Aspirin. Hier ist noch etwas Wäsche und ein elektrisches Bügeleisen. Na, wusste ich's doch. Ich hatte sie ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass sie hier nicht bügeln durfte. Hier ist noch ein Morgenrock. Der kleine Koffer und das Segeltuch? Gehört ihr. Ist aber leer. Ach, das wissen Sie? Ja, schließlich wurde sie mir doch verdächtig. Verdächtig? Mir war noch nie zuvor ein Mädchen begegnet, das nur ein einziges Kleid besaß. Ich kriegte auch nichts über Angehörige aus ihr raus. Aber ich glaube, sie hat eine gute Kinderstube. Ein einziges Mal habe ich ein Foto bei ihr gesehen, stand auf der Kommode. Das Foto eines Mannes oder einer Frau? Eines Mannes, aber nicht das, was Sie denken. Das Foto war mindestens 15 Jahre alt, ganz vergilbt und eingerissen. Und der Mann darauf war mindestens 40. Wie sah er aus? Sehr gut, elegant, ein schöner Mann. Ich musste gleich wieder an Nizza denken, weil er einen hellen Anzug trug. Und hinter ihm sah man eine Palme, wie sie in Nizza an der Straße stehen. Mein Mann und ich... Sah der Mann Louise Laborn ähnlich? Nein. Wenn sie ihr Vater war, dann ist sie nach der Mutter geraten. Hast du eine Chance? Ja, soll ich gleich mitnehmen? Ja, pack alles in den kleinen Koffer. Ich kann Ihnen schwören, Herr Kommissar, das ist das letzte Mal, dass ich ein Zimmer vermietet habe. Glauben Sie, dass ich hier reinkriege? Durch uns nicht. Inspektor Pechvogel wartet auf Sie, Chef. Sie meinen den Inspektor Lognon. Und der soll reinkommen. Yeah. Er ruft die Brasserie Dauphine an. Bier? Kaffee, bin müde genug. Und Brote. Wir haben jetzt einen prima Landschinken, Chef. Ja, ich weiß. Na, Lognon, haben Sie was herausbekommen? Ich bin gekommen, Ihnen zu berichten. Ich habe da ein paar Zettel. Schießen Sie los, mein Lieber. Wir brauchen übrigens nicht mehr die Tote zu sagen. Sie heißt Louise Laborin. Ach, das wissen Sie schon? Ja, also, ich weiß jetzt, wo sie hin wollte. Zu einer Hochzeitsfeier im Romeo. Das ist ein neues Nachtlokal in der Rue Coubertin. Und wer heiratete dort? Ein gewisser Marco Santoni. Er vertritt in Frankreich eine italienische Wermutfirma und ein Fräulein Janine Armandieu aus Paris ohne Beruf. Ich habe nämlich den Mixer vom Romeo gesprochen. Er hat das Mädchen... Louise Laborin. ...hereinkommen sehen. Ja, sie ist ihm aufgefallen. Wieso? Weil ihr Abendkleid so schäbig war. Sie wäre eine Freundin der Braut. Ach, hat der Mixer sie denn angesprochen? Ja, er hat sie gefragt. Wen suchen Sie, Mademoiselle? Die junge Frau tanzt gerade. Entschuldige mich einen Augenblick, Liebste. Aber Janine, ihr trefft euch doch morgen. Dann weiter. Ein Taxichauffeur hat das Mädchen nach dem Foto wieder erkannt, auf dem sie das Abendkleid trägt. Er sagt aus, dieses Mädchen sei um 11:45 aus der Bar gekommen. Der Taxichauffeur hat das Mädchen dann noch einmal gegen 1 Uhr früh an der Ecke des Boulevard Haussmann gesehen. Gegen 1 Uhr früh. Und um 2.05 Uhr hat man sie auf der Place Vendôme tot aufgefunden. Sie haben sehr gut gearbeitet, Lognon. Was man so als einfacher Revierinspektor... Und wo ist das Hochzeitspaar Santoni? Leider im Grand Hotel in Florenz. Da konnte ich nicht hinlaufen. Ja, Maigret? Madame Irene. Ja, Sie wissen, Salon Irene. Ich habe den Zettel doch noch gefunden. Mit dem Namen und Adresse. Rue de Clichy? Nein, Rue de Clichy habe ich nicht dastehen. Rue de Ponthieu, 78, bei Frau Marcel. Danke. Sie sind auch von der Polizei, nicht wahr? Warum sagen Sie auch? Weil gestern Abend schon jemand von der Polizei hier war. So ein kleiner, trauriger. Frau Marcel, ich nehme an, Inspektor Lognon hat Sie über Louise Labouin verhört. Und über Ihre Freundin Janine, die sich so toll verheiratet hat. Janine Armangieu, kennen Sie die auch? Aber die beiden haben ja bei mir bis vor 3 Monaten gewohnt. Etwa 2 Jahre. Fräulein Janine zahlte die Miete. Und vor einem Vierteljahr sind Sie beide ausgezogen? Ja. Fräulein Janine zuerst, ein paar Tage vor Ultimo. Eines Abends kam sie zu mir herein und sagte, ich hab satt, Frau Marcel. Diesmal mache ich wirklich Schluss. Womit Schluss? Mit ihrer Freundin Louise. Vertrugen Sie sich nicht? Also was ich weiß, weiß ich ja nur von Fräulein Janine. Fräulein Louise kam nie zu mir. In der ersten Zeit habe ich geglaubt, sie seien Schwestern. Aber dann hat mir Fräulein Janine erzählt, sie hätten sich auf der Fahrt nach Paris im Zuge kennengelernt. Woher kamen denn die beiden? Fräulein Janine kam aus Lyon und Fräulein Louise aus Nizza, glaube ich. Sehen Sie, wenn diese jungen Dinge nach Paris kommen, dann fühlen sie sich inmitten der Millionen Menschen verloren und wollen das damit verbergen, dass sie sich entweder aufspielen und große Reden schwingen oder dass sie sich in sich selbst verschließen. So war Fräulein Louise. Ich habe sie lange Zeit für hochmütig gehalten, aber heute denke ich eher, dass sie nur schüchtern war. Fräulein Janine war mir von der anderen Art. Fast jeden Abend ging sie aus. Und schon nach ein paar Wochen kam sie immer erst um 3 Uhr morgens zurück. Und sie hatte auch schon gelernt, wie man sich anzieht. Oh, Janine wusste, was sie wollte. So in einem halben Jahr kannte sie die schicksten Restaurants in Paris in- und auswendig. Begleitete ihre Freundin sie nie? Nur, wenn sie ins Kino ging. Wie verbrachte Louise ihre Abende? Ja, meistens blieb sie zu Hause. Weit weg ging sie nie, als ob sie immer Angst hätte. Sie waren ja eigentlich gleichaltrig, aber Fräulein Louise wirkte eher wie ein kleines Mädchen. Ja, und wie ging das nun weiter? Allmählich begannen sie sich zu hassen. Wohl vor allem darum, weil Fräulein Louise sich nicht in Paris eingewöhnen konnte und es immer nur ein paar Wochen lang in einer Stellung aushielt und so meist keine Arbeit hatte. Bekam Louise Post? Nie. Ich habe sogar geglaubt, sie sei weise. Janine hat mir dann erzählt, die Mutter wohne in Nizza, sei aber halb verrückt, lebe nur von der Spielbank und kümmere sich gar nicht um die Tochter. So. Und vor 3 Monaten ist Janine ausgezogen? Ja. Sie hatte sich in der letzten Zeit großartig herausgemacht, trug die teuersten Kleider und man schickt ihr Blumen und Konfekt. Na. Und eines Abends kam sie und sagte, diesmal gehe ich für immer, Frau Marcel. Ich habe nichts gegen das Haus, aber ich kann nicht ewig mit diesem Mädchen zusammenwohnen. Wollen Sie sich am Ende verheiraten, habe ich so im Scherz gefragt. Nicht sofort. Wenn es soweit ist, werden Sie es in der Zeitung lesen. Sie hatte wohl da schon Herrn Santoni kennengelernt. Ihren jetzigen Mann? Ja. Und sie verlebt gerade ihre Flitterwochen in Italien. Als Louise gerade einmal weg war, dann ist sie mit ihren beiden Koffern auf und davon. Und hat mich dann mal mir ihre neue Adresse hinterlassen, um ganz sicher zu sein, dass die Kleine sie nicht verfolgen konnte. Haben Sie Janine wiedergesehen? Nur 3 oder 4 Mal hat sie nach Post gefragt. Na, für ein paar Tage war damals ja die Miete noch bezahlt. Aber am letzten Morgen ist Fräulein Louise zu mir gekommen und hat gesagt, sie müsse ausziehen. Sie weinte zwar nicht, aber ihre Lippen zitterten, als sie es mir sagte. Und ich spürte, wie verzweifelt sie war. Ich habe ihr noch nachgeschaut, wie sie mit ihrem Koffer in der Hand davonging. Und als sie um die Straßenecke bog, hätte ich sie am liebsten zurückgerufen, um ihr etwas Geld zu geben. Ist sie auch noch mal hergekommen? Ja, vor einem Monat. Sie wollte die neue Adresse ihrer Freundin wissen. Ich weiß nicht, wo sie wohnt, habe ich zu ihr gesagt, aber hier in der Zeitung steht etwas über sie. Es stand nämlich tatsächlich so etwas wie... Marco Santoni ist jeden Abend im Maxim mit einem entzückenden Mannequin, Janine Armandieu, zusammen. Lecker, vor einem Monat. Verstanden, Chef. Vor einem Monat hat sie sich im Salon Irene das blaue Abendkleid zum ersten Mal geliehen. Aber sie hat Janine nicht getroffen. Die war ein paar Tage später hier und als ich sie danach gefragt habe, hat sie gelacht. Nur wir essen oft im Maxim, aber doch nicht jeden Abend. Außerdem bezweifle ich, dass man Louise überhaupt hineingelassen hätte. Wissen Sie, ich frage mich seit gestern Abend, ob das nicht alles durch meine Schuld passiert ist. Wieso durch Ihre Schuld? Vor 14 Tagen war ein Mann bei mir und hat mich gefragt, ob hier eine Louise Labouin wohne. Nein, habe ich gesagt, Sie ist schon vor 2,5 Monaten ausgezogen und ich weiß ihre neue Adresse nicht. Was für ein Mann war das? Ein Ausländer. Nach seinem Akzent hätte ich ihn für einen Amerikaner gehalten. Nicht sehr sympathisch, wenn Sie mich fragen. Aber man kann sich ja an einem Menschen täuschen. Was hat er gesagt, als Sie die Anschrift nicht wussten? Er hat mich gefragt, ob Fräulein Louise wohl manchmal noch herkomme. Und als ich ihm sagte, das könnte schon sein, hat er mich um Papier und Bleistift gebeten und hat einen Brief geschrieben. Und den hat er Ihnen dagelassen? Ja. Aber 2 Tage später ist Fräulein Janine zu mir gekommen und hat mir ganz aufgeregt erzählt, jetzt ist es soweit. Sie werden bald von mir in den Zeitungen lesen. Ich habe ihr von dem Brief an Louise und von dem Mann erzählt. Und da hat sie gesagt, geben Sie doch den Brief am besten mir. Wie ich Louise kenne, wird sie zu mir kommen, sobald sie meine Adresse aus der Zeitung erfährt. Ich habe erst gezögert. Und dann haben Sie ihr den Brief gegeben? Ja. Sie hat ihn in die Handtasche gesteckt und ist gegangen. Ah. Ist das alles, was Sie dem Inspektor gestern gesagt haben? Ich glaube, ja. Ich wüsste nicht, was ich ihm sonst noch gesagt haben könnte. Und Fräulein Louise war nicht noch einmal hier? Nein. Sie wusste also nicht, dass Ihre Freundin einen Brief für Sie hatte? Also durch mich hat sie es nicht erfahren. Was hat denn Inspektor Lognon gesagt, als Sie ihm das gestern alles erzählt haben? Er hat sich bei mir bedankt und ist dann die Straße nach rechts gegangen. Ja, das werde ich also dann jetzt auch machen. Ich danke Ihnen sehr. Bitte. Na, Lika, wie finden Sie das mit dem Mädchen? Tja, das ist für mich wie mit den fotografischen Platten, die man in den Entwickler legt. Vor 3 Tagen hat sie für uns noch gar nicht existiert. Und dann war sie ein blassblauer Fleck auf dem Gehsteig der Place Vintimille. Und dann irgendeine nackte Leiche auf dem Marmortisch von Dr. Pohl. Jetzt hat sie einen Namen und wird langsam ein richtiges Bild. Und irgendwo ist einer, der Louise Laboin ermordet hat. Nein, Chef, bestimmt nicht. Ich war hier die ganze Zeit da. Inspektor Pechvogel hat nicht angerufen. Einer soll für alle Fälle die Bahnhöfe anrufen und feststellen, ob Lognon weggefahren ist. Ist gut, Chef. Und wie ist es? Gehen Sie zum Mittagessen nach Hause? Weiß ich noch nicht. Muss ja warten auf das Gespräch aus Florenz. Ja? Hier kommt Florenz. Na endlich, dann hier mit dem Grand Hotel. Verbinde. Grand Hotel Firenze. Kommissar Maigret? Momento, subito. Verbinde mit Signor Santoni. Marco Santoni. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir sagen würden, was das alles zu bedeuten hat. Gestern Nacht hat man uns geweckt, weil die Pariser Polizei angeblich eine dringende Auskunft von uns wollte und heute stören Sie uns beim Essen. Hier spricht Kommissar Maigret. Ja, Maigret, ich habe verstanden. Na und? Das erklärt mir noch lange nicht, was meine Frau... Liebling, bitte reg dich nicht auf. Es geht um die ermordete Freundin. Nun, wo ist der Brief? Das hat meine Frau doch schon alles erzählt. Alles, was sie wusste, hat sie schon dem Inspektor gestern Nacht erzählt. Liebling, lass mich doch. Ja, Janine, also gut, bitte. Ja, bitte, Herr Kommissar. Hatten Sie den Brief an Ihrem Hochzeitsabend bei sich? Ich hatte ihn natürlich nicht bei mir. Ich ahnte ja nicht, dass Louise kommen würde. Ich habe ihr von dem Brief erzählt und gesagt, was drin stand. Sie hatten ihn gelesen? Na, nicht aus Neugier. Ob Sie mir es nun glauben oder nicht. Er war sehr schlecht geschrieben. Aber ungefähr stand drin, ich muss Sie dringend sprechen im Auftrag Ihres Vaters. Fragen Sie in der Pickwick Bar in der Rue de l'Étoile nach Fred. Das bin ich. Wenn ich nicht dort bin, wird der Barmixer Ihnen sagen, wo Sie mich finden können. Es ist wichtig für Sie. So dem Sinn nach. Und dann noch ein Nachsatz. Bringen Sie unbedingt Ihre Identitätskarte mit. Sowohl der Mixer wie ich werden Sie verlangen. Warum, werden Sie dann schon begreifen. Mehr nicht? Nein, nichts mehr. Das habe ich alles Louise gesagt. Sie hat es erst wohl nicht verstanden, aber dann ist sie ja gleich losgegangen. Erst hier in Florenz las ich in einer französischen Zeitung, dass sie ermordet worden ist. Wohin ist sie denn gegangen? In die Pickwick Bar. Das ist doch wohl anzunehmen. Also ich wäre an ihrer Stelle auch hingegangen. Haben Sie den Brief noch? Ja, natürlich nicht hier. Er muss bei meinen Sachen in Paris sein. Glauben Sie, dass der Brief der Grund zu ihrem Tod ist? Ach, wie schrecklich. Sie hat mir niemals von ihrem Vater erzählt. Ich wollte wissen, was er ist und wo. Aber es war nichts, das sie herauszubringen. Naja, so war sie eben. Ist das alles? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Ich danke Ihnen. Luca? Ja? Kennst du die Pickwick-Bar? Ja, das ist ein winziges Lokal unter einer altmodischen Laterne. Hineingegangen bin ich nie. Hast du Hunger oder kommst du? Ich komm mit. Jean, noch nichts von Lognon? Noch nichts, Chef. Janvier telefoniert noch mit den Bahnhöfen. Wenn Lognon anruft, kannst du mich in der Pickwick-Bar in der Rue de l'Étoile erreichen. Gut. Luca, steck einen Revolver ein. Ja, Chef. Alberto Falconi. Sieh mal an, der Kommissar. Du hast jetzt eine Bar? Nach dem letzten Mal? Ja, zieh dann ihn ja zur Sesshaftigkeit. Na, gib mal 2 Pernod, wenn du welchen hast. Gerne. Wann war Lognon hier? Kenn ich nicht. Inspektor Pechvogel. Ach so, gestern Abend, so um 11. Hab nicht auf die Uhr gesehen. Wo hast du ihn hingeschickt? Nirgendwohin. Was hast du ihm gesagt? Ich habe nur auf seine Fragen geantwortet. Bitte. 2 Pernod. Danke. Danke. Hast du die Kleine wiedererkannt, als du am Dienstag die Zeitung gelesen hast? Wie viele Gäste waren die, als sie am Montagabend hereinkam? Es war ganz hübsch voll. War es zwischen 12 und 1? Eher 1. Hattest du sie schon mal gesehen? Nein, es war das erste Mal. Was hat sie gemacht? Sie hat sich hingesetzt. Wo? Ja, dort, wo Sie jetzt sitzen. In der Nähe der Türen, das war der einzige freie Platz. Was hat sie getrunken? Einen Martini. Sieh mal an. Ein Martini. Hatte sie eine Handtasche bei sich? Die hatte sie auf die Theke gelegt, eine silberne Handtasche. Hat sie dich gefragt, ob du einen Brief für sie hättest? Mhm. Hast du ihn ihr gegeben? Ich habe ihre Identitätskarte verlangt. Warum? Weil man mir gesagt hatte, ich solle das tun. Wer hat das gesagt? Na, der Mann. Fred? Ja. Was für ein Typ war er? Das wissen Sie doch wohl besser als ich. Na, sag schon. Ich hatte den Eindruck, dass er eine Reihe von Jahren gesessen hat. War er Montag hier, als die Kleine kam? Nein. Er hatte Paris schon 5 oder 6 Tage vorher verlassen. Hat er dir nicht gesagt, was der Brief enthielt? Nein. Nur, dass er wichtig sei. Hat sie ihn hier in der Bar gelesen? Nein, sie ist hinuntergegangen. Ach, hinuntergegangen? Ja. So, was ist denn da unten? Die Telefonzelle und die Toiletten. Aha. Hat sie ihre Handtasche mitgenommen? Ja. Und wie wirkte sie, als sie wieder heraufkam? Weniger deprimiert als vorher. Was hat sie dann getan? Sie hat sich wieder an die Theke gesetzt. Aha. Und dann hat sie noch einen Martini bestellt. Nein, sie nicht. Ein Gast. Was für ein Gast? Ein großer Kerl mit einer Narbe im Gesicht, den ich nicht kenne. Hat sie das Glas angenommen, das er spendiert hat? Ich habe einfach 2 Martini eingegossen und ihr und ihm hingestellt. Sind sie dann zusammen weggegangen? Ich glaube. Ach, du glaubst. Ist das alles, was du Lognon gesagt hast? Nein, der hat mir noch andere Fragen gestellt. So? Was für Fragen? Ob ich wüsste, wo der Mann mit der Narbe wohnt? Na, eine Stunde bevor das Mädchen kam, hat der Kerl mich wegen Brüssel gefragt. Na ja, wo man dort am besten wohne. Da habe ich ihm geantwortet, ich stieg immer im Hotel Palace gegenüber dem Nordbahnhof ab. Luca, geh mal hinunter und ruf das Palace in Brüssel an. Frag, ob dort Lognon ist. Vielleicht wartet er immer noch auf den Mann mit der Narbe. Ist gut, Chef. Wohin führt die Spiegeltür hinter dir? Wirtschaftsraum. Entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt das Regal sauber machen. Herr Kommissar? Ja, Luca? Lognon ist am Apparat. Wollen Sie ihn sprechen? Das ist nicht nötig. Sag ihm, er könne zurückkommen. Ist gut, Chef. Was denn los, Alberto? Was guckst du denn so dumm? Sieh dich an. Was? Ich hab gesagt, zieh dich an. Wir werden zum Quai des Orfèvres fahren, oder willst du abgeführt werden? Chef, Achtung! Scheiße. Danke, Lücker. War der Kerl die ganze Zeit hinter der Spiegeltür? Ja. Er ist tot. Ich habe ein bisschen zu gut geschossen. Wer ist das? Der Mann mit der Narbe. Bianchi. Siehst du, Alberto, einmal erwischt's alle. Aber es wäre nicht nötig gewesen. Leg ihm Handschellen an, Lücker. Ja. Wieso haben Sie es erraten, Kommissar? Ich habe es sofort gewusst. Weißt du, Alberto, deine Geschichte war etwas zu vollkommen. Ich hätte sie geglaubt, wenn ich das Mädchen nicht gekannt hätte. Sie kannten sie? Ich habe sie recht gut kennengelernt. Sie war ein Mädchen, das keiner haben wollte. Ihre Mutter nicht, ihre Freundin nicht, ihre Wirtin nicht. Ein Mädchen wie sie ist zu schüchtern, um sich gleich an die Theke zu setzen, wie du erzählt hast. Selbst wenn sie sich aber gesetzt hätte, hätte sie keinen Martini bestellt. Sie hat nichts getrunken. Schon gar keinen Martini. Die Autopsie hat ergeben, dass sie Alkohol im Magen hatte. Wir haben den Zeitungen nicht gesagt, dass es Rum war. Martini wird aber aus Gin und Wermut gemixt. Sie ist auch nicht nach unten gegangen, denn niemals hätte sie sich hin und zurück durch die vielen Gäste gedrängelt, die sie alle anstarrten und mehr oder weniger betrunken waren, nur um einen Brief zu lesen, den sie eine halbe Stunde später zu Hause hätte lesen können. Hast du ihr überhaupt einen Brief gegeben? Ja. Einen leeren Umschlag? Ja. Wann hast du den richtigen Brief geöffnet? Als ich sicher war, dass Fred weg war. Und dann habe ich mit Bianchi gemeinsame Sache gemacht. In dem Brief vermacht ihr nämlich ihr Vater, der in Amerika im Zuchthaus saß und mit dem es zu Ende ging, eine große Tüte voll Dollar, die in meinem polnischen Schuster in New York in Verwahrung liegen. An den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Doch, doch, doch, doch. Na schön. Er ist Lukaschek. Sie sollte ihn überfahren, sich ausweisen und würde das Geld erhalten. Dann wollte also Bianchi sie gar nicht ermorden? Nein, er wollte sie nicht ermorden. Er wollte nur die Handtasche nehmen, um an die Identitätskarte zu kommen. Dann hätte er mit dem Ausweis seine Freundin hinübergeschickt, um das Geld zu holen. Er hat also die Handtasche gepackt, ohne zu wissen, dass sie an einer Kette am Handgelenk des Mädchens hing. Sie ist in die Knie gegangen. Als er sah, dass sie schreien wollte, hat er sie ins Gesicht geschlagen. Sie scheint sich an ihn angeklammert und versucht zu haben, um Hilfe zu schreien. Und dann hat er sie... Ja, mit einem Schraubenschlüssel. Wenn Frau Irene der Kleinen zufällig eine andere Handtasche gediehen hätte, ohne Kettchen, dann lebte sie noch. Ob sie gewusst hat, dass sie einen Vater im Zuchthaus hatte? Die Sache mit Brüssel hast du fein erfunden, Albert, um Lognon auf eine falsche Spur zu locken. Was hätten Sie an meiner Stelle getan? Der Pechvogel hat sich davon blenden lassen. Technisch hat er keinen Fehler begangen. Er war mir sogar meist einen Schritt voraus. Aber er kannte das Mädchen nicht. Darum ist er an der entscheidenden Stelle falsch gelaufen. Lucas, ja. Ruf den Kehr an, Sie sollen den Toten abholen und Alberto abführen. In Ordnung. Übrigens, was kosten die zwei Pernod? Geschäft zum Kosten. Na, kommt nicht in Frage. Hier, Rest für dich. Besten Dank. Maigret und die Unbekannte, nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Georges Simenon, für den Funk eingerichtet von Gerd Westphal, mit Paul Dahlke, Bertha Drews, Ulrich Beiger, Lina Karstens, Karl Liefen, Traute Rose, Hilde Volk, Reinhard Glemnitz, Rolf Beusen, Ellen Schwannecke und anderen. Musik Herbert Jartschik. Ton und Technik Günter Hildebrand, Josef Seber und Angela Veit. Regie Heinz-Günther Stamm.